Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قاتن جشفستر und herzlich willkommen. Ich sehe, das hat sich so ein bisschen geteilt, ein bisschen bei dem Programm, ein bisschen bei dem Programm, aber ich denke, inshallah ta'ala werden wir das in Zukunft auf Facebook machen. Ich weiß nicht, inwiefern die Geschwister, die nicht angemeldet sind, auch dazuhören können, aber bi'idhnillah ta'ala klappt das. Falls das nicht klappen sollte, falls jemand, der nicht auf Facebook angemeldet ist, nicht hören kann, werden wir inshallah ta'ala eine andere Lösung finden. So Allah subhanahu wa ta'ala will. Tayyib, heute werden wir das Thema beanspruchen, für wen ist das Fasten Pflicht? Und wann wird das Fasten zur Pflicht? Oder beziehungsweise wann fange ich an mit Ramadan-Fasten? Und dazu gibt es verschiedene Punkte, die man einhalten muss. Und wir besprechen an erster Stelle, für wen ist das Fastenpflicht? Für wen? Für welche Person ist das Fastenpflicht? Und inshallah ta'ala ist es gut, wenn ihr Notizen dazu macht, dass wir die Sachen auch uns merken, inshallah ta'ala. Es ist gut, wenn ihr dazu Notizen macht. Und allgemein, habe ich ja gesagt, wäre gut, wenn jemand diese Sachen kurz zusammenfasst, als Ikhtisar, als eine kurze Zusammenfassung und das inshallah ta'ala im Netz überall verbreitet. Bi'idhnillahi ta'ala hat er auch seinen Lohn davon. Na, für wen ist das Fastenpflicht? An erster Stelle natürlich für den Muslim. Du musst Muslim sein, damit das Fasten überhaupt für dich Pflicht ist. Für einen Nicht-Muslim ist das Fasten nicht Pflicht, obwohl manche Gelehrte sagen, es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, ob sie damit angesprochen werden oder nicht. Aber wenn sie keine guten Muslime sind, dann auch wenn sie fasten, ihr Fasten wird nicht angenommen. Von dem her, von dieser Betrachtungsweise her, muss jemand, der fasten will, beziehungsweise fast, für den das Fasten Pflicht wird, ein Muslim sein, an erster Stelle. Das heißt, an erster Stelle, unser erster Punkt ist der Islam. Dass man Islam haben muss, dass man Muslim sein muss, um fasten zu können. Der zweite Punkt ist, dass man bei klarem Verstand ist. Oder dass man Verstand hat eben. Beziehungsweise, wie wir sagen, dass man einfach normal ist. Man sagt im Arabischen Aqil, das bedeutet jemand, der Verstand hat eigentlich. Aber wir meinen damit jemand, der normal ist. Was meinen wir? Jemand, der nicht verrückt ist, jemand, der nicht ohnmächtig ist, jemand, der nicht schläft und so weiter. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Rufi al-Aqlamu an thalas, das Stift wurde von drei weggenommen, also für die würden die Taten nicht aufgeschrieben. Und das erstmal als Sabi, der Junge, bis er den volljährigen Zustand erreicht, und das ist unser nächster Punkt, kommen wir gleich dazu. Den Verrückten, bis er Verstand bekommt, und das ist hier unser Punkt, und den Schlafenden, bis er aufwacht. Na, also was du im Schlaf tust, dafür wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen, und wenn du verrückt wirst, wenn du deinen Verstand verlierst, oder wenn du ohnmächtig wirst, dann ist das Fasten für dich nicht Pflicht. Na, und du wirst dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das ist wichtig, inshallah ta'ala, dass wir das wissen. Das heißt, wir haben Muslim, und wir haben bei Zurechnungsfähigkeit, vielleicht kann man sagen, ja, zurechnungsfähig sein, Verstand besitzen, normal sein, eben diese Sachen, dass man, dass das Fasten für einen Pflicht wird. Das dritte ist die Volljährigkeit. Und damit meinen wir nicht 18 in Deutschland oder 21 in Amerika oder in anderen Ländern. Bei uns ist Volljährigkeit, hat bestimmte Punkte, woran wir das erkennen. Ja, die islamische Volljährigkeit, Al-Bulugh. Die islamische Volljährigkeit. Das ist bei den bei Mädchen und Jungen kann man zwei Sachen fixieren. Und zwar einmal ist das, wenn sie bis 15 Jahre keine Merkmale zu sehen sind, dann auf jeden Fall ab 15 sind sie volljährig. Darauf haben sich die Gelehrten einen Konsens geschlossen. Sie haben ein Ijma' gemacht in dieser Sache, dass wenn bis zu 15 Jahren keines der gleichkommenden Punkte aufgezählt auftreten bei Jungen oder Mädchen, diese dann mit 15 auf jeden Fall automatisch volljährig sind und dann beten und fasten müssen. Na, was sind diese Merkmale? An erster Stelle, was für beide gilt, sind die Scham- oder Achselhaare. Das heißt, sobald die Scham- oder Achselhaare bei Mädchen oder Jungen wachsen, ist ihre Volljährigkeit erreicht. Oder wenn, wenn sie ein, ja, bei den Jungs ist es, wenn sie einen Samenerguss haben, sei es im Traum oder im Wachzustand, sobald der erste Samenerguss kommt, dann haben sie ihre Volljährigkeit erreicht. Und bei den Mädchen ist das die Periode. Sobald sie ihre erste Periode bekommen, haben sie ihre Volljährigkeit im Islam erreicht. Das heißt, volljährig kann zur Rechenschaft gezogen werden. Zwar noch nicht für alles, ja, aber für viele Sachen. Und für ihn wird das Beten und somit auch das Fasten zur Pflicht. Und die anderen Säulen im Islam eben. Na, das ist die Volljährigkeit. Wir haben also Islam, Verstand und Al-Bulugh, die Volljährigkeit. Das ist wichtig, müssen wir uns merken. Das heißt, bis jetzt, diese Sachen, all diese Sachen müssen natürlich sein. Also nicht nur, du bist Muslim und du hast keinen Verstand, oder du bist Muslim und dann, du bist normal, du bist zurechnungsfähig, aber du bist noch nicht volljährig. Ja, du musst, all diese Punkte müssen zutreffen. Erst dann wird das Fasten für dich Pflicht. Das heißt, wir haben erst drei Punkte. Also der vierte Punkt ist, dass du, wir können sagen, dass du gesund bist, oder wir können sagen, dazu imstande sein. Dazu imstande sein. Gesund bei Kräften sein oder dazu imstande sein. Das bedeutet, wenn du krank bist, musst du nicht fasten. Wenn du eine chronische Krankheit hast, musst du nicht fasten. Wenn du irgendetwas hast, irgendetwas, was dich am Fasten hindert, ja, das heißt, du bist nicht dazu imstande, du wirst vom Fasten gehindert, dann musst du nicht fasten. Jetzt zählt das Arbeit, die Arbeit dazu, ja, bei meiner Arbeit erlauben mir nicht, das zu fasten. Das zählt nicht dazu. Ja, meine Eltern erlauben mir nicht zu fasten. Eine Schule erlaubt mir. Das sind nicht die Sachen, die gemeint sind. Ja, Sachen sind gemeint, körperlicher Zustand oder geistiger Zustand, wie wir vorher hatten. Ja, dass du, wenn du nicht kannst wegen einer Krankheit, oder wenn du nicht kannst wegen einer bestimmten Situation, Situationen brauchen Ansichten, Details. Man muss schauen, ob diese Situation gerechtfertigt ist. Aber im Allgemeinen musst du dazu imstande sein. Wenn du nicht dazu imstande bist, egal durch was, ja, dann hast du eine Ausrede bei Allah subhanahu wa ta'ala und wirst dann nachgeholt. Und darauf kommen wir inshallah ta'ala. Der fünfte Punkt ist, dass du sesshaft bist und nicht auf Reise. Sesshaft, Muqim. Das heißt, für den Reisenden ist das Fasten nicht Pflicht. Aber für den Ansässigen, wenn du in deinem Ortschaft bist, wenn du zu Hause bist, in deiner Stadt bist und nicht am Reisen bist und diese anderen Punkte, die wir vorher hatten, auf dich zutreffen, dann musst du auch fasten. Dann musst du fasten. Dann wird das Fasten für dich zur Pflicht. Naam. Inshallah ta'ala, notiert euch all diese Sachen. Sehr wichtig. Und für die Geschwister, die jetzt spät in diesem Mix LR gekommen sind, wir machen einen Livestream über Facebook, inshallah, einen Livestream, und wir werden nächste Woche das auch machen, bis die Zeit von MixLR abläuft, und dann wird es nur noch den Livestream über Facebook geben, außer ihr sagt, wir können das gar nicht hören, die Leute, die nicht angemeldet sind, dann werden wir inshallah ta'ala versuchen, eine andere Möglichkeit zu finden. Und falls ihr jetzt schon Fragen habt, schickt sie an die E-Mail-Adresse. Ansonsten über das Programm oder über Facebook am Ende des Unterrichts, inshallah ta'ala. Naam. Der nächste Punkt ist jetzt speziell für Frauen. Der nächste Punkt ist, nicht in der Periode oder Menstruation oder Schwangerschaft oder Stillen zu sein. Aber wir trennen diese erstmal. Wir sagen, nicht in Periode oder Wochenbett. Ja, Wochenbett. Ja. Zu sein. Die zwei können wir zusammennehmen. Weil wenn die Frau in der Periode oder im Wochenbett ist, dann ist es verboten für sie zu fasten. Ja, das haben wir gehabt letzte Woche. Das heißt, wenn sie in diesem Zustand ist, und das kann man eigentlich auch darunter packen, dazu imstande sein. Ja, Allahu alam, manche tun das auch. Aber wir machen das als extra Punkt. Also für die Frauen extra jetzt, nicht in der Periode oder im Wochenbett sein. Wenn sie im Umkehrschluss, heißt das, wenn sie Periode haben oder Wochenbett haben, dann ist das Fasten für sie nicht Pflicht. Na, und der nächste Punkt ist wieder für die Frauen, schwanger oder stillen sein. Das heißt, wenn die Frau schwanger oder stillend ist, dann ist das Fasten für sie nicht Pflicht. Beziehungsweise wir sollten sagen, nicht schwanger, nicht stillend. Wenn sie nicht schwanger und nicht stillend sind, dann ist das Fasten für sie Pflicht. Aber wenn sie schwanger und stillend sind, dann haben sie eine Ausrede bei Allah subhanahu wa ta'ala und so ist das Fasten für sie keine Pflicht. Na'am. Inshallah, das sind die ganzen Punkte. Das sind die ganzen Punkte, die wir wissen sollten. Ich wiederhole sie kurz nochmal. Muslim, dann zurechnungsfähig oder Verstand besitzen, also nicht verrückt sein, nicht ohnmächtig sein, nicht verschlafen sein und so weiter, weil wenn du schlafst, dann bist du auch nicht zurechnungsfähig. Drittens volljährig, und zwar die islamische Volljährigkeit. Viertens gesund oder dazu imstande sein. Fünftens sesshaft. Sechstens für die Frauen nicht Periode und Wochenbett. Und siebtens nicht schwanger und nicht stillend. Na, das sind unsere sieben Punkte. Wenn diese sieben Punkte erfüllt sind, dann ist für dich das Fasten Pflicht. Dann ist für dich das Fasten zur Pflicht geworden. Na, das ist ganz wichtig. Damit jeder auch weiß, ist für mich Fasten über Pflicht. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Schwester haben, die ist schwanger oder sie ist stillend oder sie ist in der Periode oder andere Sachen, dann weiß sie jetzt, sie muss nicht fasten. Oder wenn jemand zuhört, der hat eine chronische Krankheit, wenn jemand chronisch krank ist, der ist die ganze Zeit krank, der kann durch bestimmte Krankheiten nicht fasten, dann wird er für ihn das Fasten nicht Pflicht. Und was man da im Gegensatz zu tun kann, werden wir gleich inshallah ta'ala sehen. Was die Kinder angeht, dann sollten wir sie ab 7 Jahren dran gewöhnen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Ja, man sollte sie an das Fasten und an das Gebet mit 7 spätestens. Ich empfehle noch früher, die Gelehrten sagen noch früher, meistens die Kinder beten und fasten mit normalerweise. Aber speziell das Fasten, das Gebet ist einfacher. Speziell das Fasten ab 7 Jahren bis 10 Jahre, so, dass sie sich da gewöhnen, dass ihr so anfängt, leichte Sachen, zum Beispiel erst 2 Stunden, 3 Stunden, das schafft eigentlich jedes Kind. Und dann 4, 5 Stunden. Und wenn sie hungrig sind und die wollen was essen und trinken, dann ein bisschen ablenken, ein bisschen spielen und so weiter. Und versuchen ein bisschen länger das zu machen. Und natürlich im Winter ist das einfacher, wenn man die Kinder fast gewöhnen will bis zur Dunkelheit. Dann, inshallah ta'ala, zur Winterzeit ist das sehr gut. Dann kann man diese paar Stunden, inshallah ta'ala, schaffen. 18 Stunden, das ist eigentlich möglich auch. Dass man immer Step by Step, also nicht so direkt radikal einen Schnitt machen. Und wenn die natürlich auch fasten, ein paar Stunden, 4, 5 Stunden, dann belohnt sie auch dafür. Belohnt sie dafür mit unterschiedlichen Belohnungen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht hat. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, Ayyaman ma'dudat. Also bestimmte Tage. Das bedeutet, damit ist der Ramadan gemeint, bestimmte Tage sind euch vorgeschrieben zu fasten. 30 Tage. 29 oder 30 Tage im Ramadan ist es Pflicht für uns zu fasten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf Reise befindet, jetzt kommen die Beweise für das, was ich gesagt habe. Wer von euch jedoch krank ist oder auf Reise sich befindet, der soll die gleiche Anzahl von den Tagen, die er nicht gefastet hat, an anderen Tagen fasten. Der soll eine Anzahl von anderen Tagen fasten, steht da wörtlich. Das heißt, wenn du zum Beispiel krank warst 5 Tage, dann schreibst du die Sachen auf. Und es ist wichtig, dass man sich diese Sachen notiert, inshallah ta'ala. Jemand, der krank ist, der sollte sich diese Sachen notieren. Oder wenn jemand auf Reise geht, sollte ich sie notieren. Wann bin ich zur Reise angetreten? Wann bin ich wieder zurückgekehrt? Damit er weiß, wie viele Tage er fasten muss. Na, deswegen ist das wichtig, dass er sich diese Tage notiert. Und dann diese Tage, wenn Ramadan vorbei ist, kann er sie danach fasten. Sei es direkt danach oder ja, du kannst es auch im Winter nachfasten. Natürlich ist der Lohn, wenn du länger fastest, mehr als wenn du kürzer fastest. Aber wenn jemand sagt, ich schaffe das nicht, ist kein Problem, inshallah ta'ala. Aber er sollte spätestens bis zum nächsten Ramadan nachgeholt haben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und diejenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Ist eine Speisung eines Armen aufgelegt. Das heißt, wenn du nicht fasten kannst, zum Beispiel durch eine chronische Krankheit, oder jetzt speziell für Schwangere und Stillende, deswegen habe ich Periode und Wochenbett getrennt. Ja, wenn jemand Periode und Wochenbett hat, der muss die Tage nachholen. Der muss die Tage nachholen. Er kann sie nicht bezahlen. Aber wenn jemand schwanger ist und stillt, der kann den ganzen Ramadan nicht fasten. Was macht diese Person? Allah subhanahu sagt, die Speisung eines Armen auferlegt. Das heißt, für jeden Tag, den diese Person nicht fastet oder nicht fasten kann, speist diese Person einen Armen. Und ganz wichtig, meine lieben Geschwister, viele verstehen das heutzutage falsch. Einen Armen speisen bedeutet eine vollständige Mahlzeit mit alles drumherum. Also nicht nur, dass du der Person einfach nur Reis und Nudeln für die Füße schmeißt, sagst, das ist dein Essen. Nein, du gibst ihm alles, was er dazu braucht, was du zum Essen nehmen würdest. Du nimmst Reis, du nimmst Soße, du nimmst Gewürze, du nimmst Fleisch, du nimmst Getränke, all diese Sachen, eine komplette Mahlzeit. Eine komplette Mahlzeit. Ja, das kann sich bis zu 30 Euro in Deutschland wenden. Für jeden einzelnen Tag, den du nicht fastest, tust du arme Speisen. Wie ist das jetzt? Kann man für Schwangere oder Stillende oder chronisch Kranke schon vorgeben, das heißt, den Tag, wenn der Ramadan anfängt, kann man schon vorausbezahlen? Dazu gibt es Meinungsverschiedenheiten. Und Allah, das Beste ist, erstmal die Tage kommen lassen. Am besten ist für jeden Tag, der vergeht, am selben Tag einen Abend speisen, also direkt einen Abend speisen. Wenn man nicht kann, dann sagen die Gelehrten, dann kannst du direkt 30 Arme speisen. 30 Arme speisen. Und am besten ist in dieser Sache wirklich zu speisen. Also kein Geld zu geben. Wirklich, wenn du habt zum Beispiel, in Flüchtlingsheim. Machst du ein Riesenessen für 30 Leute an einem Tag, kein Problem. Oder du machst jeden Tag, gibst du jemand anderem eine vollständige, vollwertige Mahlzeit, auch kein Problem. Ist auch beides erfüllt. Wichtig ist für jeden Tag, den du nicht fastest, eine vollwertige Mahlzeit zu geben. Und das ist für den chronisch Kranken, weil jemand, der nur ein bisschen krank ist, für Ayyamun, der sollte an anderen Tagen fasten. Also man muss ihn nachfasten. Aber jemand, der chronisch krank ist, den das Fasten seine Krankheit verschlechtert, der zahlt dafür. Und das Gleiche gilt auch für Schwangere und Stillende. Und das ist das Beste. Das ist die beste Meinung darüber. Dass die Schwangere und die Stillende auch ihre Tage einfach bezahlt. Und am besten, wie gesagt, am Ende des Monats. Also ich voraus, weil man weiß nie, wie lange man lebt. Außer man macht die Absicht, dass man sagt, ich möchte, das ist für den kompletten Monat und falls ich sterbe, ist der Rest als Sadaqa. Und da gibt es Möglichkeiten, wie man abweichen kann, wie man das hinkriegen kann, inshallah ta'ala. Aber auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, für diejenigen, die es leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Ja, die es zu leisten vermögen. Was ist mit jemandem, der chronisch krank ist und der hat gar kein Geld? Das heißt, der kann weder Arme speisen, der kann weder fasten, der kann nichts. Was haben wir dann gesagt? Der ist dazu nicht imstande. Allahu Akbar. Das heißt, für ihn entfällt das Fasten. Er ist frei von Fasten. Sowieso diese Person, die chronisch krank ist und der kein Geld hat, der fastet sein Leben lang. Der isst nicht wirklich viel. Das heißt, er ist nicht dazu imstande. Und so ist der Islam. Der macht er leicht. Der Islam macht leicht. Nicht, wenn du nicht kannst, du musst trotzdem. Das geht doch gar nicht. Subhanallah. Das geht nicht. Deswegen ist diese Sache sehr wichtig für uns und wir sollten uns diese Sache notieren. Für diejenigen, die es leisten vermögen, die dazu imstande sind, was machen die? Die tun einen Armen speisen. Wenn du nicht dazu imstande bist, dann bittest du Allah subhanahu um Vergebung. Ja. Und für dich ist das dann sowieso keine Pflicht. Diese Pflicht entfällt bei dir. Naam. Und der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, im selben Vers, oder im Vers danach, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Monat Ramadan, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, das ist der Beweis, für den Seeshaften anwesend ist, der soll ihn fasten. Wenn du da bist, nicht auf Reise, dann sollst du ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, eine Anzahl von anderen Tagen. Das heißt, die gleiche Anzahl, die er verpasst hat, an anderen Tagen, also nicht im Ramadan, in anderen Monat. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will für euch Erleichterung. Er will für euch nicht eine Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den Größten preist, also Allahu Akbar sagt, dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Subhanallah. Und das ist eine Ehre von Allah subhanahu wa ta'ala, diese Sache. Und hier sind auch nochmal eben die Beweise. Die anderen Beweise liegen in Hadithen und Fatawas. Das würde jetzt unseren Bereich sprengen. Da ihr macht euch nur Notizen. Wir haben gesagt, wir machen nur stichpunktartig. Und inshallah ta'ala, wenn uns irgendwann Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht, machen wir all diese Sachen detailliert mit Beweisen, mit Argumentationen und so weiter. Aber wir fangen jetzt klein an. Und wir versuchen eine Art und Weise des Lehrens und des Lernens, die sich Rabbani nennt. Rabbani, die richtige Art. Und Rabbani sind jene von den Lehrern, die von klein nach groß beibringen. Und von den Lernenden genau das Gleiche. Also ihr, dass ihr das Kleine lernt, bevor ihr das Große lernt. Und dazu gehört, dass ihr erstmal lernt, wie das ist, was sind diese Punkte. Und ihr kriegt hier und da ein paar kleine Beweise. Und als nächste Stufe lernt ihr alle Beweise. Und als nächste Stufe lernt ihr Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Aber das ist jetzt nicht unser Punkt hier, inshallah ta'ala. Wichtig sind diese Punkte, die ich euch jetzt genannt habe. Naam, das ist in Bezug auf, für wen es Pflicht ist. Jetzt haben wir gelernt, für wen das Fasten Pflicht ist. Wann wird das Fasten im Ramadan Pflicht? Wann wird das Fasten im Ramadan Pflicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, fastet erst nach ihrer Sichtung und brecht das Fasten nach ihrer Sichtung. Naam. Und Allah subhanahu sagt, fastet erst bei ihrer Sichtung. Fastet erst, also bei der Sichtung des Mondes. Und die Sichtung des Mondes wird betrieben von dem 29., also jetzt in Schaban, den 29. Schaban, kurz vor Maghrib, auf den 30. Ja, von 29 auf 30 werden Spezialisten dafür, in islamischen Ländern zumindest, gucken, und ob sie den Mond sehen, werden die Leute beauftragt. Und diese Leute müssen vertrauenswürdig sein. Und die beste Meinung ist, dass eine Person ausreicht. Eine Person ausreicht, Mann oder Frau. Wichtig ist, dass sie vertrauenswürdig ist, natürlich Muslim ist, vertrauenswürdig ist. Und diese Person, sobald sie den Mond sieht, dann wird am nächsten Tag das Fasten Pflicht. Und wird der Mond nicht gesehen am 29., dann wird der Monat auf 30 vervollständigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Monat hat entweder 29 oder 30 Tage. Ja. Und dann wird der 30. Tag vervollständig, also zum Beispiel am 29. Schaban, diesen Monat sehen wir nicht den Mond, dann vervollständigen wir auf 30 und dann ist der übernächste Tag der erste Ramadan. Na, jetzt bezüglich des, wie ist das mit dem Ort? Und diese Meinungsverschiedenheit ist bekannt. Was meine ich mit Ort? So, muss jeder Ort für sich selber die Mondsichtung machen? Oder reicht es, wenn ein Muslim auf der ganzen Welt und alle fasten dann? Wallahu alam. Die beste Meinung, die ich vertrete auch, meiner Meinung nach ist, die beste Meinung ist, dass jedes Land für sich selbst oder jede Ortschaft sogar für sich selbst schaut. Jede Ortschaft, weil es gibt genug Beweise dafür sind. Und Imam Malik war auch dieser Meinung, dass jedes Land seine eigene Sichtung hat. Naam. Und er begründet das mit Aussagen von einigen Sahabern, die jetzt lang sind, die hier erklärt werden. Aber das ist die richtige Meinung, inshallah ta'ala. Mit Ausnahme, wenn du ein Land bist und um dich herum haben zum Beispiel alle den Mond gesehen und du nicht. Ja, um dich herum. Das heißt zum Beispiel Deutschland jetzt. Und jetzt drumherum, alle Länder haben den Mond gesehen, dann fastest du mit. Aber wenn es unklar ist, der eine hat gesehen, der andere nicht gesehen, und dann bleibst du bei deiner Sichtung. Aber wenn die Mehrheit der Länder das gesehen haben, dann fastest du mit. Ja, dann ist klar. Aber wenn nur ein, zwei vielleicht gesehen haben und die sind viel weiter weg, dann kann sein, diese Person, diese Länder oder diese Person, die haben den Mond gesehen. Aber für dich gilt das dann nicht. Und das ist Allahu alam die beste Meinung bezüglich dessen. Wir kennen auch die andere Meinung, dass wenn eine Person gesehen hat, dann für die ganze Welt, alle Muslime Pflicht wird. Aber das ist ein bisschen unlogisch, weil bei einem ist vielleicht schon Abend und den anderen ist erst morgens. in anderen Ländern. Wie kann das dann für ihn Pflicht sein? Das muss man inshallah ta'ala richtig sehen. Und unser Maßstab ist nicht Saudi-Arabien oder Ägypten oder andere Länder. Nein, unser Maßstab ist Koran und Sunna. Koran und Sunna. Nicht, wenn Saudi sagt, und dann fasten wir, wenn Saudi sagt, dann hören wir auf zu fasten. Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, fastet nach ihrer Sichtung, brecht das Fasten nach ihrer Sichtung. Brecht das Fasten meint, endet mit dem Ramadan nach ihrer Sichtung. Und so machen wir das, inshallah ta'ala. So machen wir das. Inshallah ta'ala. Naam. Und kleinen Moment. Naam. Und das ist bezüglich dessen, wie gesagt, die richtige Meinung. Und wie gesagt, entweder der Mond wird gesehen oder 30 Tage werden vollendet. 30 Tage von Sha'ban werden vollendet. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Monat hat 29 Tage, also fastet nicht, bis ihr den Neumond seht. Und brecht das Fasten nicht, bis ihr ihn seht. Wenn er bedeckt ist, dann rechnet aus, beziehungsweise dann zählt noch eins dazu. Das heißt, ihr guckt am 29. Wenn die Wolken bedeckt sind, er sagt nicht, guckt mit Fernglas hinter die Wolken durch und so weiter. Nein. Und wenn der Himmel bedeckt ist, dann khalas. قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. Dann, wenn der Mond verdeckt ist, dann zählt es noch plus 1, das heißt 30, und dann fasst du den nächsten Tag. So wie es im anderen Hadith heißt, wenn der Neumond bedeckt ist, so zählt 30, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. So zählt 30. Und das ist eine wichtige Sache für uns, inshallah ta'ala, dass wir das verstehen. Und was natürlich nicht erlaubt ist, meine lieben Geschwister, was definitiv nicht erlaubt ist, ist das Berechnen. Das Berechnen. Der Prophet sagte, wir sind eine Umma, die Analphabeten sind. Wir schreiben nicht und wir berechnen nicht. Der Monat ist so und so und zeigt ihm mit seiner Hand, also dreimal. Er zeigte einmal 29 und einmal zeigt er 30 mit seinen Händen. Naam. Er sagte, entweder ist 29 oder 30. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht schreiben und nicht rechnen im Allgemeinen. Er meint in Bezug auf diese Sachen. Warum? Weil Allah sagt, wenn ihr seht, nicht wenn ihr rechnet. Und der Prophet sagt, wenn ihr seht, nicht wenn ihr rechnet. Aber es gibt manche Leute, die sagen, doch, ich rechne. Rechnen ist besser. Allah muss ta'ala. Rechnen ist nicht besser. Besser ist das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Und Allah und sein Gesandter, Allah sagt es im Koran. Wenn du siehst, dann faste. Wenn du siehst, dann faste. Deswegen sollten wir, wenn wir sehen, dann erst fasten. Inshallah ta'ala. Naam. Das heißt, Berechnung nach der Berechnung zu gehen, ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Naam, das ist allgemein bezüglich, für wen das Fasten Pflicht wird und wann das Fasten Pflicht wird. Inshallah ta'ala, haben wir das so mit heutzutage gelernt. Barakallahu fikum, fajazakum allah khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.